Ihm glückte wirklich alles. Er hatte den Zuschlag erhalten für eine Cidre-Lieferung an das Hospital von Neufchâtel. Monsieur Guillaumin versprach ihm Anteilscheine an den Torfgruben von Grümnil, und er träumte davon, einen neuen Postkutschendienst zwischen Argueil und Rouen einzurichten, der zweifelsohne den alten Klapperkasten des Lion d'Or in Kürze ruinieren und ihm selbst, weil er schneller fuhr, billiger war und mehr Gepäck beförderte, den gesamten Handel von Yonville in die Hände legen würde. Charles fragte sich öfter, wie er im kommenden Jahr so viel Geld zurückzahlen sollte. Und er studierte, suchte nach Auswegen, wie zum Beispiel sich an seinen Vater zu wenden oder etwas zu verkaufen. Aber sein Vater würde sich taubstellen und er hatte nichts zu verkaufen. Nun entdeckte er derartige Schwierigkeiten, dass er eine so unangenehme Denkaufgabe rasch aus seinem Bewusstsein verbannte. Er warf sich vor, Emma darüber zu vergessen, als ob all sein Nachsinnen dieser Frau gehörte und er ihr etwas stehlen würde, dächte er nicht beständig an sie. Der Winter war kalt. Madames Genesung dauerte lang. Bei schönem Wetter schob man sie in ihrem Armsessel ans Fenster, jenes, das zum Platz hinausging, denn sie hegte nun eine Abneigung gegen den Garten und der Laden blieb auf dieser Seite immer geschlossen. Sie wollte das Pferd verkaufen. Was sie früher gemocht hatte, missfiel ihr jetzt. All ihr Grübeln schien beschränkt auf die Sorge um sich selbst. Sie blieb für ihre kleinen Mahlzeiten im Bett, klingelte nach der Dienerin, um ihre Kräutertees zu verlangen oder mit ihr zu plaudern. Indessen warf der Schnee auf dem Dach der Markthalle einen reglosen, weißen Glanz ins Zimmer. Danach begann Regen zu fallen. Und Emma wartete täglich mit einer Art Beklommenheit auf die unfehlbare Wiederkehr winziger Ereignisse, obwohl sie ihr gleichgültig waren. Das Bedeutendste war am Abend die Ankunft der Hirondelle. Dann schrie die Wirtin, und andere Stimmen antworteten ihr, während das Windlicht von Hippolyt, der auf dem Verdeck nach Thun schaute, glomm wie ein Stern in der Finsternis. Mittags kam Charles zurück. Anschließend ging er weg, dann löffelte sie eine Fleischbrühe und gegen fünf, wenn es dunkel wurde, schlurften die Kinder, die von der Schule nach Hause gingen, mit ihren Holzpantinen übers Trottoir und schlugen alle nacheinander mit ihren Linealen gegen die Haken der Fensterläden. Um diese Stunde pflegte Monsieur Bournisien sie zu besuchen. Er fragte nach ihrem Befinden, brachte Neuigkeiten und mahnte sie zur Frömmigkeit bei diesem einschmeichelnden kleinen Schwatz, der nicht unerfreulich war. Schon allein der Anblick seiner Soutane erquickte sie. Eines Tages, auf dem Höhepunkt ihrer Krankheit, hatte sie sich im Sterben gewähnt und nach der Kommunion verlangt. Und während man in ihrem Zimmer Vorbereitungen traf für das Sakrament, die mit Säften überladene Kommode zum Altar arrangierte und Felicité Dahlienblüten auf den Boden streute, spürte Emma, wie etwas Starkes über sie kam, das sie von ihren Schmerzen befreite, von jeder Wahrnehmung, jedem Gefühl. Ihr leicht gewordener Körper war keine Last mehr, ein anderes Leben begann. Sie meinte, ihr zu Gott emporsteigendes Wesen müsse in dieser Liebe vergehen wie glimmender Weihrauch, der sich auflöst in Dunst. Die Bettlaken wurden mit Weihwasser besprengt. Der Priester nahm die weiße Hostie aus dem Abendmahlskelch. Und halb ohnmächtig vor himmlischer Freude öffnete sie die Lippen, um den Leib des Herrn zu empfangen, der sich ihr darbot. Die Vorhänge ihres Alkovens bauschten sich weich und wolkig um sie und die Strahlen der zwei auf der Kommode brennenden Kerzen dünkten sie funkelnde Glorienscheine. Da ließ sie den Kopf zurücksinken, glaubte in den Sphären den Klang seraphischer Harfen zu vernehmen und vor azurblauem Himmel auf goldenem Thron, umringt von Heiligen mit grünen Palmwedeln in Händen, Gott Vater zu sehen in seiner glanzvollen Herrlichkeit, der ein Zeichen gab und Engel mit Flammenflügeln herniedersandte auf Erden, um sie fortzutragen in ihren Armen. Diese prächtige Vision blieb ihr im Gedächtnis als das Schönste, was man erträumen konnte. Darum mühte sie sich nunmehr, die Empfindung festzuhalten, die immerhin andauerte, zwar weniger ausschließlich, doch mit ebenso tiefer Beglückung. Ihre vom Stolz wie geräderte Seele fand zuletzt Ruhe in christlicher Demut. Und Emma genoss das Vergnügen, schwach zu sein, beobachtete an sich selbst die Zerstörung des Willens, welche der einfallenden Gnade weit die Tore öffnen sollte. Es gab also anstelle des Glücks größere Seligkeiten, eine andere Liebe über all den Liebeleien, ohne Brüche und ohne Ende, eine, die wachsen würde von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie erspähte zwischen den Illusionen ihrer Hoffnung einen Zustand der Reinheit, über der Erde schwebend und verschmelzend mit dem Himmel, nachdem sie lechzte. Sie wollte eine Heilige werden. Sie kaufte Rosenkränze, sie trug Amulette. Sie wollte in ihrem Zimmer am Kopfende des Bettes einen smaragdgefassten Reliquienschein, um ihn jeden Abend zu küssen. Der Pfarrer war entzückt über diese Geistesverfassung, obwohl Emmas Frömmigkeit, wie er fand, wegen allzu viel Inbrunst leicht an Ketzerei grenzen konnte, ja sogar an Überspanntheit. Da er auf diesen Gebieten jedoch nicht sehr bewandert war, sobald sie ein gewisses Maß überstiegen, schrieb er an Monsieur Boulard, den Buchhändler seiner Exzellenz, und bat um Zusendung von etwas Vortrefflichem für eine Person weiblichen Geschlechts, die überaus geistreich sei. Der Buchhändler packte mit einer Gleichgültigkeit, als verschickte er Flitterkram für irgendwelche Neger, alles kunterbunt durcheinander, was im Handel gerade verfügbar war an frommen Büchern, kleine Leitfäden mit Fragen und Antworten, Pamphlete in überheblichem Ton nach der Art von Monsieur de Maistre und Romane in rosa Pappband und süßlichem Stil, verfertigt von Seminaristen mit Berufung zum Minnesang oder bekehrten Blaustrümpfen. Es fanden sich darunter das Denkt daran, der Weltmann zu Füßen Mariä, die Irrtümer Voltaires zum Gebrauch für die Jugend und andere. Madame Bovary war noch nicht bei so klarem Verstand, dass sie sich ernsthaft mit irgendetwas befassen konnte. Außerdem begann sie viel zu überstürzt mit dem Lesen. Sie ereiferte sich gegen die Glaubensvorschriften. Die Anmaßung der polemischen Werke missfiel ihr wegen der Verbissenheit, mit der Leute verfolgt wurden, die sie nicht kannte. Und die mit Religion verbrämten weltlichen Geschichten dünkten sie von solcher Unkenntnis der Welt, dass sie ihretwegen unmerklich von den Wahrheiten abrückte, deren Beweis sie erwartete. Sie ließ jedoch nicht locker. Und wenn ihr das Buch aus den Händen glitt, wähnte sie sich von der erlesensten katholischen Melancholie befallen, die eine ätherische Seele empfinden konnte. Die Erinnerung an Rodolphe hatte sie vergraben in der tiefsten Tiefe ihres Herzens. Und da ruhte sie, feierlicher und regloser als eine Königsmumie im Kellergewölbe. Ein Duft entströmte dieser großen, einbalsamierten Liebe, der alles durchdrang, und er erfüllte mit Zärtlichkeit die Atmosphäre der Unbeflecktheit, in der sie leben wollte. Wenn sie auf ihrem altertümlichen Betschemel kniete, sagte sie dem Herrn die gleichen süßen Worte, die sie einst ihrem Liebhaber zuflüsterte, in den Wonnen des Ehebruchs. So wollte sie den Glauben erzwingen. Doch keine Labsal kam vom Himmel, und sie stand auf mit müden Gliedern und dem leisen Gefühl von einem Riesenschwindel. Dieses Suchen, dachte sie, war ein weiteres Verdienst. Und im Hochmut ihrer Gottergebenheit verglich Emma sich mit den edlen Damen früherer Zeiten, von deren Ruhm sie über einem Porträt de Lavalière geträumt hatte und die würdevoll die goldstrotzenden Schleppen ihrer langen Kleider nachschleifend sich an einsame Orte zurückzogen, um dort zu Füßen Christi all die Tränen eines vom Leben geschundenen Herzens zu vergießen. Dann ergab sie sich maßloser Barmherzigkeit. Sie nähte Kleider für die Armen, Frauen im Wochenbett schickte sie Holz, und als Charles eines Tages nach Hause kam, saßen in der Küche drei Taugenichtse am Tisch und löffelten Suppe. Sie nahm ihre kleine Tochter wieder zu sich, die ihr Mann während der Krankheit zur Amme gegeben hatte. Sie wollte ihr das Lesen beibringen. Bert konnte noch so viel weinen, sie wurde nicht mehr ärgerlich. Sie hatte sich zur Resignation entschlossen, zu allgemeiner Nachsicht. Ihre Sprache war, alles und jedes betreffend, voll vorbildlicher Ausdrücke. Zu ihrem Kind sagte sie, »Hat dein Bauchweh aufgehört, mein Engel?« Die alte Madame Bovary fand nichts zu tadeln, außer vielleicht ihre Sucht, Leibchen für die Waisen zu stricken, anstatt Küchentücher zu stopfen. Doch erschöpft von den häuslichen Streitereien fühlte die gute Frau sich wohl in diesem ruhigen Haus, und sie blieb sogar bis nach Ostern, um den Sarkasmen des alten Bovary zu entgehen, denn der bestellte sich an jedem Karfreitag verlässlich eine Andouille. Neben dem Umgang mit der Schwiegermutter, die ihr wegen der Geradheit ihrer Ansichten und ihres ernsten Wesens ein wenig Halt gab, hatte Emma fast jeden Tag noch andere Gesellschaft. Es kamen Madame Langlois, Madame Caron, Madame Dubreuil, Madame Tuvache und regelmäßig von 2 bis 5 die vortreffliche Madame Homais, die keine einzige der Klatschgeschichten, die über ihre Nachbarin erzählt wurden, je hatte glauben wollen. Die kleinen Homais besuchten sie ebenfalls. Justin war auch dabei. Er kam mit ihnen herauf ins Zimmer und er blieb neben der Tür stehen, reglos, ohne ein Wort. Oft bemerkte ihn Madame Bovary nicht einmal und setzte sich an ihren Frisiertisch. Zunächst zog sie mit kräftigem Kopfschütteln den Kamm heraus, und als er zum ersten Mal diese Haarfülle sah, die sich in schwarzen Locken herabringelte bis zu den Kniekehlen, da war ihm, diesem armen Kind, als habe er ganz plötzlich Zutritt zu etwas Außergewöhnlichem und Neuem, dessen Pracht ihn erschreckte. Wahrscheinlich sah Emma weder seine stumme Beflissenheit noch seine Scheu. Sie ahnte nicht, dass die aus ihrem Leben verschwundene Liebe hier neben ihr pochte, unter diesem Hemd aus grober Leinwand, in diesem jungen Herzen, das empfänglich war für die Strahlen ihrer Schönheit. Im Übrigen verbarg sie jetzt alles unter solcher Gleichgültigkeit, hatte so zärtliche Worte und so stolze Blicke, ein so sprunghaftes Benehmen, dass der Egoismus nicht mehr zu unterscheiden war von der Barmherzigkeit noch die Verderbtheit von der Tugend. Eines Abends zum Beispiel geriet sie in Zorn gegen ihre Dienerin, die um Ausgang bat und auf der Suche nach einem Vorwand herumstotterte. Dann plötzlich, »Du liebst ihn also«, sagte sie. Und ohne die Antwort der errötenden Felicité abzuwarten, fügte sie traurig hinzu, »Los, lauf schon«, »Amüsier dich!« Mit Frühlingsbeginn ließ sie den Garten von einem Ende zum anderen neu anlegen, trotz der Einwände Bovarys. Er war jedoch glücklich, dass sie überhaupt irgendeinen Willen äußerte. Das tat sie umso entschlossener, je mehr sie wieder auf die Beine kam. Zuerst fand sie Mittel und Wege, Mutter Rollet, die Amme, zu verjagen, die sich während ihrer Genesung angewöhnt hatte, mit ihren 2 Säuglingen und dem Ziehkind, das gefräßiger war als ein Kannibale, allzu oft in die Küche zu schleichen. Dann entledigte sie sich der Familie Homais, komplimentierte nacheinander alle anderen Besucher hinaus und ging sogar weniger eifrig zur Kirche, unter großer Zustimmung des Apothekers, der nun freundschaftlich sagte, »Sie waren schon ein richtiges Nönnchen.« Monsieur Bournisien schaute wie zuvor jeden Tag nach der Katechismusstunde vorbei. Er blieb am liebsten draußen und schnappte frische Luft im Gehölz, so nannte er die Laube. Um diese Zeit kam Charles nach Hause. Es war heiß, man brachte süßen Cider, und die beiden tranken gemeinsam auf Madames völlige Wiederherstellung. Binet war ebenfalls da, das heißt ein Stück weiter unten bei der Terrassenmauer, und fischte Krebse. Bovary lud ihn zu einer Erfrischung, und er verstand sich bestens darauf, die Krüge zu entkorken. »Man muss«, pflegte er zu sagen, und ließ einen zufriedenen Blick über seine Umgebung und hinaus in die Landschaft schweifen. »Die Flasche so halten, senkrecht auf dem Tisch, und wenn die Schnüre durchgeschnitten sind, den Korken mit leichtem Druck langsam, langsam hochschieben, wie man es übrigens in Restaurants auch mit Selterswasser macht. Häufig jedoch spritzte ihnen während seiner Vorführung der Cidre mitten ins Gesicht, und dann versäumte es der Geistliche nie, mit hintergründigem Lachen den immer gleichen Witz anzubringen: Seine Köstlichkeit springt ins Auge. Er war ein rechtschaffener Mann, wirklich. Und eines Tages nahm er nicht den geringsten Anstoß, als der Apotheker Charles den Rat gab, Madame zur Zerstreuung ins Theater von Rouen auszuführen, wo sie den berühmten Tenor Lagardy sehen könne. Homais wunderte sich über dieses Schweigen und wollte seine Meinung hören, worauf der Priester erklärte, er halte die Musik für weniger sittengefährdend als die Literatur. Der Apotheker jedoch verteidigte die Dichtkunst. Das Theater, behauptete er, diene dazu, Vorurteile aufzuspießen und lehre hinter der Maske des Vergnügens die Tugend. Castigat ridendo mores, Monsieur Bournisien, denken Sie nur an die meisten Tragödien Voltaires. Sie sind geschickt mit philosophischen Betrachtungen gespickt und werden dadurch für das Volk zu einer wahren Schule der Moral und Klugheit. Ich, sagte Binet, habe einmal ein Stück gesehen mit dem Titel »Der Pariser Lausejunge«, worin die Figur eines alten Generals auffällt, der wirklich gelungen ist. Er jagt einen Sohn aus gutem Haus zum Teufel, der ein Arbeitermädchen verführt hat, das am Ende... »Natürlich«, fuhr Homais fort, »es gibt schlechte Literatur, wie es schlechte Apotheken gibt, aber die wichtigste unter den schönen Künsten in Bausch und Bogen zu verdammen, scheint mir eine Tölpelei, eine Idee aus dem Mittelalter, würdig jener grässlichen Zeiten, in denen man Galilei einsperrte.« »Ich weiß wohl«, setzte der Pfarrer entgegen, »dass es gute Werke gibt, gute Autoren. Doch allein die Tatsache, dass Personen verschiedenen Geschlechts in einem zauberischen, mit weltlicher Hoffart geschmückten Raum zusammenkommen und dann noch diese heidnischen Verkleidungen, diese Schminke, diese Kerzenleuchter, diese weibischen Stimmen, all das muss ja eine gewisse Liederlichkeit des Geistes hervorbringen und unkeusche Gedanken befördern, schmutzige Versuchungen. Das ist wenigstens die Ansicht aller Kirchenväter. Kurzum, fügte er hinzu und verfiel plötzlich in einen mystischen Ton, während er auf dem Daumen eine Prise Tabak rollte. Wenn die Kirche das Schauspiel verdammt hat, dann hatte sie recht. Wir müssen uns ihren Entscheidungen unterwerfen. Warum, fragte der Pharmazeut, exkommuniziert sie die Schauspieler? Früher einmal wirkten sie doch ganz offen mit, bei religiösen Feierlichkeiten. Ja, man spielte, man gab Schwänke mitten im Chor, sogenannte Mysterien, und die verletzten häufig die Gesetze des Anstands. Der Geistliche beschränkte sich auf ein leises Stöhnen, und der Apotheker fuhr fort: Das ist wie mit der Bibel. Da gibt es, wissen Sie, mehr als eine pikante Stelle. Dinge, also, die sind in der Tat schlüpfrig. Und als Monsieur Bournisien erwiderte: Ha, Sie müssen zugeben, dieses Buch sollte nicht in die Finger eines jungen Mädchens geraten. Und ich würde mich schön bedanken, wenn Athalie... »Aber es sind doch die Protestanten und nicht wir«, rief der andere verzweifelt, »die zum Lesen der Bibel auffordern.« »Einerlei«, sagte Homais, »ich wundere mich, dass heutzutage in einem aufgeklärten Jahrhundert nach wie vor eine geistige Entspannung verboten wird, die harmlos ist, sittenverbessernd und manchmal sogar gesundheitsfördernd. Nicht wahr, Doktor?« »Gewiss«, antwortete der Arzt ein wenig lasch, weil er entweder dieselbe Meinung vertrat und niemanden kränken wollte oder weil er keine Meinung besaß. Das Gespräch schien zu Ende. Da hielt es der Apotheker für angebracht, noch einen letzten Hieb auszuteilen. »Ich habe Priester gekannt, die bürgerliche Kleidung anlegten, um Tänzerinnen hopsen zu sehen.« »Ach was«, sagte der Pfarrer. »Oh, ich habe welche gekannt.« Und jede Silbe seines Satzes einzeln betonend wiederholte Homais: »Ich hab welche gekannt.« »Dann waren Sie eben im Unrecht«, sagte Bournisien, nun schon auf alles gefasst. »Sakrament, die treiben's noch viel schlimmer«, rief der Pharmazeut. »Monsieur«, erwiderte der Geistliche mit so wildem Blick, dass der Apotheker einen Schreck bekam, Ich will ja nur sagen, entgegnete er in weniger grobem Ton, Toleranz ist der sicherste Weg, Seelen für die Religion zu gewinnen. Wie wahr, pflichtete der gute Mann bei und setzte sich wieder auf seinen Stuhl. Doch es hielt ihn nur 2 Minuten. Kaum war er fort, sagte Monsieur Homais zum Arzt, »So was nennt man ein Wortgefecht, dem habe ich's gezeigt. Sie waren Zeuge, nach Strich und Faden. Also, glauben Sie mir, gehen Sie mit Madame ins Theater und sei es nur, damit Sie einmal im Leben einen von diesen schwarzen Vögeln in Rage bringen, Sapperlot. Wenn mich jemand vertreten könnte, ich käme selber mit.« »Beeilen Sie sich. Lagardie gibt nur eine einzige Vorstellung. Er hat ein Engagement in England mit einer Riesengage. Er ist nach allem, was man hört, ein gewiefter Kumpan. Der hat Geld wie Heu. Er reist mit 3 Mätressen und seinem Koch. Bei all diesen großen Künstlern brennt das Licht an beiden Enden. Sie müssen ein ausschweifendes Leben führen, das die Fantasie ein wenig beflügelt. Aber sie sterben im Armenhaus.« Denn sie waren nicht schlau genug, in der Jugend zu sparen. Na, guten Appetit. Bis morgen. Die Idee, ins Theater zu gehen, keimte rasch in Bovarys Kopf. Denn sogleich erzählte er davon seiner Frau, die zunächst nicht wollte, Müdigkeit vorschützte, die Umstände, das Geld. Doch ausnahmsweise ließ Charles nicht locker. So überzeugt war er, dieser Zeitvertreib müsse seiner Frau gut tun. Er sah kein Hindernis. Von seiner Mutter waren 300 Francs eingetroffen, mit denen er nicht mehr gerechnet hatte. Die laufenden Schulden waren nicht enorm und die Fälligkeit der Wechsel, die er dem Herrn Lheureux unterschrieben hatte, lag noch in so weiter Ferne, dass er keinen Gedanken daran verschwenden musste. Da Charles sich noch dazu einbildete, sie weigere sich aus bloßer Rücksicht, blieb er hartnäckig, so dass sie seinem Drängen schließlich nachgab. Und am nächsten Morgen um 8 saßen sie in der Hirondelle. Der Pharmazeut, der in Yonville zwar nichts versäumte, von seiner Unabkömmlichkeit aber fest überzeugt war, seufzte, als er sie abfahrbereit sah. »Nun denn, gute Reise«, sagte er, »ihr glücklichen Menschen.« Und sich an Emma wendend, die ein blaues Seidenkleid mit 4 Falben trug, »Ich finde sie schön wie eine Liebesgöttin. Sie werden Erfolg haben in Rouen.«